الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوكبة الله تلهان دفلتن الله زيغم هايل ومعتشكايت زنا بروفيت محمد الله زيغم هايل في إيم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala und seht euch vor ihm vor. Seht euch vor seinem Zorn vor. Seht euch vor seiner Strafe vor. Seht euch vor seiner Unzufriedenheit vor, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jal, wenn er mit einem zufrieden ist, dann ist einem alle anderen, Menschen vollkommen gleichgültig und man wird ein Leben führen, in dem er glücklich ist. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit demjenigen im Himmel mit einem zornig ist, liebe Geschwister, dann wird es einem nicht nutzen, auch wenn die ganze Menschheit hinter einem steht. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim uns wieder einmal eine Möglichkeit gegeben, seine Zufriedenheit zu erlangen. Und wir erleben diesen Tagen einen der Monate von der Hajj-Monate, wie Allah sie im Quran genannt hat. Die Hajj-Monate, liebe Geschwister, beginnen sofort, nachdem Ramadan zu Ende ist, das heißt mit dem Monat Shawwal und Dhul-Qi'dah und dann Dhul-Hijjah, diese drei Monate, der 10., 11. und 12. des Mondkalenders. Und wir befinden uns gerade mittendrin in diesen Hajj-Monaten. Und sie wurden Hajj-Monate genannt, nicht weil man in den gesamten Monaten die Hajj machen kann. Die Hajj ist klar, die beginnen erst am 8.12., 8. Dhul-Hijjah. Aber in diesen drei Monaten hat man, ab dem Anfang dieser drei Monate hat man die Möglichkeit schon für Allah subhanahu wa ta'ala zu reisen in Richtung der heiligen Städte, um mit der Hajj zu beginnen. Deswegen heißen sie Hajj-Monate. Die Hajj, wie wir alle wissen, ist eine der gewaltigen Säulen des Islam. Allahs Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Islam wurde auf fünfen aufgebaut. Dem Glaubensbekenntnis, dass es kein Gott gibt außer Allah. Dem Zeugnis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Dem Verrichten des Gebets, dem Entrichten der Zakat, dem Fasten im Monat Ramadan und der Pilgerfahrt zum heiligen Haus Allahs. Die Hajj ist eine Pflicht, die Allah im Koran Karim uns auferlegt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat. Alle Muslime sich darüber einig sind, dass diese Hajj eine Pflicht ist. Und das Tolle an der Sache ist, wenn es eine Pflicht ist, dann ist es eine Ibadah, die Allah mehr liebt als alles andere. Denn wenn etwas Pflicht ist, dann ist die Belohnung dafür dementsprechend größer. Allah sagte, und den Menschen und Allah steht es gegenüber den Menschen zu, dass sie die Pilgerfahrt zu seinem Haus vollziehen, für denjenigen, der dazu imstande ist. Oder wortwörtlich, derjenige, der dorthin einen Weg findet. Und dieser Weg, den man dorthin zu suchen hat, einzuschlagen hat, da gibt es zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Allah das von uns verlangt. Durch seine Barmherzigkeit Allahs, subhanahu wa ta'ala, hat er nicht jedem Muslim die Hajj auferlegt, sondern jedem Muslim, der folgende Bedingungen erfüllt. Erstens einmal, er ist körperlich dazu in der Lage und zweitens, er ist finanziell dazu in der Lage. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es unter uns Geschwister gibt, die die Hajj noch nicht vollzogen haben. Es gibt aber auch Geschwister unter uns, die die Hajj schon vollzogen haben. Und der Nutzen der Hajj, die Vorteile, die man aus diesem Gottesdienst profitieren kann, sind sowohl vorhanden, ob du das zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal machst. Aber wichtig ist natürlich, besonders die Geschwister, die es noch nicht gemacht haben, und so sagte Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch Al-Mughni, derjenige, der zur Hajj verpflichtet ist und dazu in der Lage ist, er muss sie sofort vollziehen und es ist ihm nicht erlaubt, sie hinauszuschieben. Und das ist die Ansicht von Imam Abu Hanifa und Malik, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beiden barmherzig sein und allen anderen Gelehrten des Islam, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Allah gegenüber steht es den Menschen zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Haus vollziehen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, man arad al-hajja falyata'ajjal. Wer vorhat, zu Hajj zu gehen, soll sich damit beeilen. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, denn es kann sein, dass man krank wird. Es kann sein, dass einem das Reittier, das verloren geht. Und es kann auch sein, dass irgendetwas anderes passiert, was einem davon abhält. Und wir wissen, dass die Hajj an sich erst zur Pflicht wird, wenn man Muslim ist, wenn man geistig gesund ist, wenn man ein freier Mensch ist und wenn man islamisch gesehen erwachsen ist. Islamisch gesehen erwachsene Geschwister bedeutet, dass eine von drei Bedingungen erfüllt sind. Einmal der Schamhaarwuchs, zweitens, also zweite Wahl ist, wenn man Samenerguss hatte, sowohl beim Mann als entsprechend auch bei der Frau. Und drittens, wenn man schon 15 Jahre alt geworden ist, sobald eine dieser drei Bedingungen erfüllt ist, ist der Mensch erwachsen. Also im islamischen Sinne volljährig. Im islamischen Sinne volljährig. Und er muss das alles verrichten, was auch ein Erwachsener verrichten muss, weil er islamisch gesehen schon erwachsen geworden ist. Und natürlich bei der Frau reicht es auch aus, wenn sie ihre Menstruation bekommt. Dann wissen wir auch, dass sie islamisch gesehen volljährig ist. Die Fähigkeit ist auch eine Bedingung, dass man dahin gehen kann. Und das bedeutet in erster Linie, dass man körperlich gesund ist. Das heißt, man kann die Reisestrapazen aushalten. Es kann sein, dass jemand die Reisestrapazen nur aushalten kann, wenn er in klimatisierten Räumen ist, weil er krank ist. Dann ist eben das eine zusätzliche Bedingung bei ihm. Aber es kann auch sein, dass jemand die Hajj nicht vollziehen kann, obwohl er genug Geld hat. Deswegen, wir brauchen genug Finanzierung und genug Geld und auch natürlich genug Gesundheit, die wir Alhamdulillah meistens haben. Möge Allah uns dafür, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Finanziell dazu in der Lage zu sein, bedeutet natürlich dorthin gehen zu können und gemäß mancher Gelehrten auch, dass man die Möglichkeit hat, wieder zurückzukehren. Und bei der Frau gibt es eine zusätzliche Bedingung. Eine Frau, damit die Hajj überhaupt für sie zur Pflicht wird, braucht sie einen männlichen Blutsverwandten, beziehungsweise einen Mahram, wie man auf Arabisch sagt. Das heißt, einen männlichen Verwandten, den sie, den sie nicht heiraten darf, wie zum Beispiel ihr Onkel oder ihr eigener Sohn, oder wenn er alt genug ist, oder zum Beispiel auch ihr Vater oder ihr Ehemann und so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar Angelegenheiten, die wir in dieser Hinsicht erwähnen möchten. In Bezug auf die Ehefrau. Was ist, wenn eine Ehefrau vorhat, zu Hajj zu gehen, aber ihr Ehemann ihr dies verweigert? Muss sie in diesem Fall auf ihren Ehemann hören? Wir sagen, es kommt darauf an. Wenn es eine Hajj ist, wenn es eine Pflicht-Hajj ist für die Frau, das heißt, sie hat es noch nie gemacht, in diesem Fall muss der Mann sein Einverständnis geben. Der Mann darf nicht sagen, ich bin damit nicht einverstanden. Warum? Weil wenn es um die Gehorsamkeit Allah gegenüber geht, subhanahu wa ta'ala, dann stellen wir nichts darüber. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte unmissverständlich, man darf niemals einem Geschöpf gehorchen, wenn man gleichzeitig dem Schöpfer gegenüber ungehorsam ist. Allah hat es für dich auferlegt, also, und gemeint ist, die Frau sagt, hör mal zu, mein lieber Ehemann, das ist zum Beispiel mein Bruder, mein Vater, wer auch immer, er ist bereit, mit mir zu Hajj zu gehen. Und ich habe genug Geld, ich möchte von dir keinen Cent haben, weil der Mann muss nicht für seine Frau die Hajj zahlen, auch wenn das eine gute Geste ist, was toll ist, mashallah, aber er ist nicht dafür verpflichtet von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt sie, ich habe genug Geld, du brauchst mir nichts geben und das ist mein Mahram, er geht mit mir. Darf ich bitte gehen in diesem Moment? Der Mann muss sein Einverständnis geben und er darf nicht Nein sagen. Wenn er Nein sagt, sündigt er. Möge Allah uns davor bewahren, darf andere Menschen vor den Pflichten Allah gegenüber abzuhalten. Ansonsten, wenn es eine freiwillige Hajj ist, das ist was anderes. Eine freiwillige Hajj, das ist etwas anderes. Die zweite Angelegenheit. Darf man die Hajj vollziehen mit Geld von anderen Menschen? Das heißt, jemand schenkt dir die Hajj und du gehst zu Hajj. Die Antwort lautet, ja, du darfst. Das ist sogar eine große Errungenschaft, dass man die Hajj vollzieht und auch dafür nichts ausgegeben hat. Obwohl, Allahu A'lam, ich bin davon überzeugt, dass wenn eine Person ihre Hajj selbst bezahlt, dass sie dafür mehr belohnt wird, weil sie hat ihr Geld ausgegeben und wird dafür sicherlich zusätzlich belohnt. Eine dritte Angelegenheit. Manche Geschwister sagen, ich möchte gerne inshallah erst nächstes Jahr zu Hajj gehen. Nicht dieses Jahr, erst nächstes Jahr zu Hajj gehen, weil dieses Jahr kann ich mir noch nicht leisten, mit meiner Familie insgesamt zu gehen. Und ich habe genug Geld für mich, aber ich möchte auch, dass meine Frau zum Beispiel mit mir geht. Dann sagen wir, lieber Bruder, Vorsicht, Vorsicht, wenn du die Möglichkeit hast zu gehen, bist du verantwortlich für dich selbst. Genauso wie deine Frau, wenn sie die Möglichkeit hat zu gehen, ist sie verantwortlich für sich selbst. Und wenn du gehen kannst, auch wenn deine Frau nicht gehen kann, und noch nie zu Hajj gegangen ist, trotzdem musst du dann gehen in diesem Moment und darfst nicht sagen, ich gehe erst nächstes Jahr, weil dann möchten wir einen schönen, als Familie sozusagen gemeinsam gehen. Die Geschwister, vierte Angelegenheit, die Geschwister, die sagen, sie haben kein Geld. Manche sagen, sie haben kein Geld. Manche haben wirklich kein Geld. Aber es gibt auch manche Geschwister, die müssen wir ein bisschen wachrütteln, sie sagen, mit der Zunge sagen sie, wir haben kein Geld. Aber in Wirklichkeit, sie haben. Nur, sie möchten es nicht unbedingt für die Hajj ausgeben. Weil sie sagen, ich habe jetzt gerade mal endlich mal 4.000 Euro gespart und ich möchte das jetzt nicht innerhalb von 3 Wochen ausgeben, sondern ich bewahre das mal, falls mal irgendwas Schlimmes passiert, falls ich das Geld mal brauche, so wie ein Polster. Und erst später, inshallah ta'ala, werde ich die Hajj dann machen, wenn ich ein bisschen mehr Geld. Das darfst du nicht machen, lieber Bruder. Allahu a'lam. Allah alleine weiß, wie lange du leben wirst und nicht. Und die letzte Angelegenheit, damit ich euch nicht zu sehr auf die Folter spanne, liebe Geschwister, ist der Schuldner. Jemand, der verschuldet ist, bei Schulden kommt es immer wieder darauf an. Wenn du Schulden hast, die sofort fällig sind, das heißt, derjenige, der dir das Geld gegeben hat, er möchte das Geld sofort haben, sobald du es hast. Solch eine Person darf nicht zu Hajj gehen, es sei denn, der Gläubiger, das heißt, derjenige, der ihm das Geld geliehen hat, erlaubt ihm dies. Und wenn es 10 Leute sind, von denen er Geld geliehen hat, muss er jeden Einzelnen Erlaubnis fragen. Wenn auch nur ein einziger sagt nein, darf er nicht gehen. Warum? Weil die Hajj war ja für ihn noch gar keine Pflicht. Aber diese Schulden, er ist verpflichtet, sie zurückzuzahlen. Und deswegen ist es auch sogar besser für ihn, wenn er erst seine Pflicht erledigt und danach erst zu Hajj geht, sobald er dazu imstande ist. Denn die Hajj ist keine Gefühlssache. Ich möchte unbedingt mal Hajj machen, ich möchte unbedingt mal Mekka sehen, ich möchte unbedingt mal Medina gehen, ich will die Kaaba irgendwann mal sehen. Das ist alles schöne Sachen, aber es geht nicht darum, es geht darum, dass Allah mit dir zufrieden ist. Und die zweite Art von Schulden sind diejenigen, die man monatlich abbezahlt. Das heißt, du hast mit dem Bruder ausgemacht, dass du von ihm Geld leihst, aber du musst es nicht sofort zurückzahlen, sondern er sagt dir, zahl mir jeden Monat 100 Euro zurück. Diese Form des Schuldens hält einen nicht davon ab, Hajj. Man darf zu Hajj gehen, sobald man seine Pflicht erledigt hat. Zum Beispiel jeden Monat 100 Euro, also den Monat, der zur Hajj-Zeit fällig ist, zahlst du ihm die 100 und dann kannst du gehen. Oder du beauftragst jemanden und sagst, hier sind die 100 Euro, wenn die Zeit eingetroffen ist, während ich bei der Hajj bin, gib dem Gläubiger das Geld und dadurch hast du auch deine Pflicht, inshallah ta'ala, erledigt. Aber er muss nicht gehen. Das müssen wir dazu sagen, er ist trotzdem nicht dazu verpflichtet. Warum? Weil seine Schulden, die sind immer noch bei ihm. Diese Schulden, die muss er immer noch begleichen und er hat das Recht zu sagen, ich möchte erst die Schulden begleichen, bevor ich zur Hajj gehe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, liebe Geschwister, in einem Hadith von Abu Huraira, er sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, wer die Hajj vollzieht, und schaut euch mal an, er sagt, wer auch immer, ob Mann oder Frau, ob er schon mal Hajj gemacht hat oder nicht, wer die Hajj vollzieht und dort keinen Beischlaf und ähnliches ausführt und gleichzeitig nicht frevelt, das heißt keine Sünden begeht, während er dort ist, der wird zurückkehren wie an dem Tag, an dem sein Mutter ihn geboren hat. Das heißt sündenfrei, weder große noch kleine Sünden lasten auf ihm. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte noch etwas noch Besseres als sündenfrei. Er sagte, wer eine Umrah nach und nach vollzieht, so ist immer die Umrah eine Tilgung für die Sünden, die zwischen diesen beiden Umrahn begangen worden sind. Und eine angenommene Hajj, eine gesegnete Hajj, für sie gibt es keine andere Belohnung. Für sie gibt es nicht weniger Belohnung als den Paradiesgarten. Der Hadith ist ebenfalls bei Bukhari Muslim überliefert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala für uns und euch aufschreiben, dass wir zu Hajj gehen dieses Jahr. Oder zu Umrah gehen dieses Jahr. Oder beides zusammen. Und diejenigen, die nicht dazu imstande sind, dass Allah ihnen die Belohnung gibt, dadurch, dass sie die Absicht fassen zu gehen, denn jemand kann sagen, ich möchte gehen, aber er kann es nicht. Diese Absicht fasst sie, lieber Bruder, und Allah Azza wa Jal wird dir den Lohn aufschreiben, als wärst du dorthin gegangen, wenn du es wirklich in deinem Herzen ernst meinst. Und das ist eine Absicht, eine Tat des Herzens, die man nicht vernachlässigen darf. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.